1. Danach reist Jesus durch Stadt und Dörfer, die gut nachricht vom Reich Gott zu verkünden, begleitet von seinen Wolfjungen. 2. Auch einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt werden waren, begleiteten ihn, darunter Maria Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgetrieben worden waren. 3. Zu diesen Frauen gehorten Johanna, die Frau von Herz verwalter Chuser, Zoe Susanna und Viel Ander, die Jesus und sein Jünger mit ihren eigenen Mitteln unterstützten. 4. Als sich ein gross Menschenmend versammelte und die Leute aus verschieden Instadten zu ihm kamen, erzählt Jesus ihnen ein Gleichnis. 5. Ein Samen ging hinaus, seinen Samen auszusehen, waren der Seite, viel ein Teil davon auf den Weg, Wurzel treten und von den Vogeln gefressen. 6. Ein anderer Teil fiel auf Felsigen Boden, keimte zwar schnell, verdort jedoch bald, das in Fugtigkeit mangelt. 7. Wieder ein anderer Teil fiel zwischen Dornen, die gleichzeitig mit dem Samen wuchsen und in schließlich erstickten. 8. Der restliche Samen fiel auf Gutsland, wuchs und bracht hundertfach Frucht hervor. Nachdem dies gesagt hat, Riefer, wer Oren hat zu horen, der Hor. 9. Sein Jünger fragten in daraufhin, was dieses Gleichnis bedeuten sollte. 10. Antwortet, Juk ist es gegeben, die Geheimnis des Reichs Gottes zu erkennen, den anderen jedoch nur in Gleichnissen, damit es zwar sehen, aber nicht wahrnehmen, und horen, aber nicht verstehen. 11. Die Bedeutung des Gleichnisses ist folgend, der same symbolisiert das Wort Gottes. 12. Die im Wegrinsin Jean, die das Wort horen, doch dann kommt der Teufel und nimmt es aus ihren Händen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. 13. Die auf dem Felsen sind diegenigen, die das Wort mit Freude aufnehmen, wenn sie es hören, sie jedoch kein Zweifel wurzeln haben, glauben sie nur für ein Weilen fallen in Zeiten der Versuchung ab. 14. Was unter die Dornen fiel, das sind Jean, die das Wort gehört haben. Aber durch Sorgen, Reichtum und die Vernugungen des Lebens erstickt werden und daher kein Frucht zur Reihe verbringen. 15. Der Samen auf dem guten Land hingen steht für diegenigen, die das Wort mit einem aufrichtigen und guten Hasen horen es festhalten und mit Ausdauer Frucht tragen. 16. Niemand zündet ein Lampion, sie dann mit einem Gefäß zu bedecken oder unter ein Bett zu stellen, viel mehr stellt man sie auf einen Leuchter, damit die Eintretenden das Licht sehen können. 17. Denn es gibt nichts verborgenes, das nicht offenbar werden wird, und nichts geheims, das nicht bekannt werden und ans Licht kommen soll. 18. Achtet daher darauf, wer zu hört, denn wer hat dem Wort mehr gegeben werden, doch wer nichts hat dem Wort selbst das Genomen, was zu besitzen glaubt. 19. Sein Mutter und sein Bruder kamen zu ihm, konnten in jedoch wegen der großen Menschenmensch nicht erreichen. 20. Man berichtet ihm, den Mutter und den Bruder stehen draußen und mochten dich sehen. 21. Erwidet ihnen jedoch, mein Mutter und mein Bruder sind diegenigen, die das Wort Gottes horen und danach handeln. 22. Einstags bestiegen Jesus und sein Jünger ein Schiff, und sagt zu ihnen, lasst uns ans Ende Ufer des Sees fahren. Daraufhin legten sie ab. 23. Waren der Fahrt schlief Jesus ein, plötzlich brach ein heftigestem Wind über den See herein, so dass das Schiff voll Wasser lief und sie in groß Gefahr gerieten. 24. Die Jünger traten zu ihm, weckten ihn und riefen, Meister, Meister, wir gehen unter. Als erwacht, befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen, daraufhin beruhigten sie sich, und es ward still. 25. Fragte sie, wo ist die Uhr Glob? Sie aber waren volle Furcht und Stornen und sagten zueinander, wer ist dieser Mann, das sogar den Winden und dem Wasser befehlt und sie im Gehorchen? 26. Danach führen sie in das Land der Gerasener, das gegenüber von Galilä liegt. 27. Als Jesus in Land ging, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war, Sietlanger. Sie trug kein Kleidung, wohnte nicht in einem Haus, sondern lebte unter den Graben. 28. So bald Jesus sah, schrie auf, warf sich vor ihm nieder und rief laut, was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich flehe dichen, quali mich nicht. 29. Jesus hat nämlich dem unreinen Geist befohlen, aus dem Mann auszufahren, denn der Geist hat ihn oft überwältigt, so dass man in zur Sicherung mit Ketten und Fassfesseln band, doch er ist die Fesseln und Word vom Dämon in die Wust getrieben. 30. Jesus fragte ihn, why heißt du? I antwortet, Legion, denn viel Dämonen waren in Gefahren. 31. Die Dämonen beten Jesus, sie nicht in den Abgrund zu schicken. 32. Dort weidet ein groß Schweinherd am Berg, und die Dämonen beten Jesus, ihnen zu erlauben, in die Schwein zu fahren, erlaubt es ihnen. 33. Daraufhin führen die Dämonen aus dem Mann aus und in die Schwein, woraufhin die gesamte Herd den Abhang hinunter in den See stürzte und ertrank. 34. Als die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und berichteten es in der Stadt und auf den umliegenden Hofen. 35. Die Leute kamen heraus, am das geschehen zu sehen, und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und bei klarem Verstand zu Jesu fassen sitzen, sie waren jedoch von Furcht ergriffen. 36. Die Orgensugen erzählten ihnen, why der Himmels besessen geheilt worden war. 37. Daraufhin batten die gesamte Bevölkerung der Jerusalem Umgebung, sie zu verlassen, da sie von großer Furcht ergriffen waren. Jesus bestieg das Schiff und kehrte zurück. 38. Der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, but Jesus, in begleiten zu dürfen, doch Jesus schickte in mit den Wörtern weg, 39. Kerrien den Haus zurück und Erzal, was Gott für dich getten hat. Der Mann ging daraufhin und verkündet in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getten hat. 40. Als Jesus zurückkot, empfing in die Mensch freudig, den hatten auf ihn gewartet. 41. Da kam ein Mann namens Jairus, ein Vorsteher der Synagoge, fiel Jesus zu fassen und batten dringend, in sein Haus zu kommen. 42. Denn sein einzig Tochter, etwas Wolf jar alt, lag im Sterben. Waren Jesus dorthinging, drang die sich die Menschenmenge min. 43. Ein Frau, die sich Zwulf jaren und Blutungen lit, hat gesamtes Vermogen für Arsti ausgegeben, doch niemand konnte sie heilen. 44. Sie hört sich von hinten und beruht die Quase seines Gewands, sofort horten ihr Blutungen auf. 45. Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als alles Luniten, sagten Petrus und sein Begleiter, Meister, die Menschenmensch drangten stoss dich doch von allen Seiten. 46. Jesus erwidet jedoch, jemand hat mich absichtlich berührt, denn ich habe gespürt, why ein Kraft von mir ausgegangen ist. 47. Als die Frau erkannte, dass sie nicht unentdeckt geblieben war, kam sie zittend, fiel vor ihm nieder und erklärt vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hat und why sie sofort geheilt worden war. 48. Sagt zu Tochter, dein Glaub hat dich gerettet, geh in Frieden. 49. Waren der Nachsprach, kam jemand aus dem Haus des Synagogenvorstehers und berichtet, dein Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht länger. 50. Als Jesus dies hört, sagte zu Jairus, fürchte dich nicht, glaub nur, und sie wird gerettet werden. 51. Als ins Haus kam, erlaute niemandem, mit ihm hinzugehen, außer Petrus, Johannes, Jakobus soe dem Vater und der Mutter des Kindes. 52. Al weinten und klagten sie. Doch Jesus sagt, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern schlaft nur. 53. Sie lagten in jedoch aus, da sie genau wussten, dass sie gestorben war. 54. Aber nahm ihr Hand und rief, kind, steh auf. 55. Geist kehrte zurück, und sie stand sofort auf, daraufhin befahl etwas zu essen zu geben. 56. Ihr Eltern waren fassungslos vor Staunen, Jesus jedoch weiß sie niemandem zu erzählen, was geschehen war.